Käse und Dessert. A14a. Hören Sie zwei Gespräche. Markieren Sie die Nachspeisen, die Sie hören, auf dem Dessertwagen. Dialog 1. Wie hat es Ihnen denn geschmeckt? Oh, das Essen war köstlich. Darf ich Ihnen einen Nachtisch bringen? Wir sind eigentlich satt. Ich bringe mal den Wagen. Ach du liebe Zeit. So einem herrlichen Angebot kann ich nicht widerstehen. Was haben Sie denn da oben? Das ist ein Apfelkuchen. Das ist ein Aprikosenkompott. Hier ist eine Schokoladenmousse. Hier unten sind Profiterol. Hier ist ein Flan. Und natürlich haben wir frisches Obst und verschiedene Eissorten. Teilen Sie doch einen Nachtisch. Ich bringe Ihnen gern zwei Teller. Und was für Käse haben Sie? Verschiedene Sorten Schafskäse und Ziegenkäse, Camembert und Gorgonzola. Das ist ja wunderbar. Also dann nehme ich heute den Flan. Ich hätte gern etwas Ziegenkäse und ein Stück Camembert. Auch etwas Weißbrot bitte. Möchten Sie Wein zum Dessert? Ich empfehle Ihnen hier...